So, ja, schön, dass ihr alle da seid. Nochmal zur heutigen Punkrock-Lyrik-Lesung, Punk über Punk. Das war der sehr einfache Titel. Mehr gibt es da heute eigentlich auch nicht zu sagen zu. Weil, ja, es wird heute eigentlich nur um Punk gehen und was Punks über Punk zu sagen haben. Aber ein paar Leute sehe ich ja, das ist das erste Mal hier und da wollte ich ja dann doch, wie immer, ein paar Worte vorher sagen. Weil ich mache jetzt mittlerweile schon seit einer Weile Punkrock-Lyrik-Lesungen. Und heute ist eben einfach mal an der Zeit, dass ich Lyrics über Punk lese. Weil normalerweise lese ich ja Lyrics über Krieg, über Nazis, über Polizei, über Gentrifizierung, über No Future, über Angst und viele andere Schrecklichkeiten. Einmal habe ich sogar eine Blümchen-Lyrik-Lesung gemacht. Und da ist tatsächlich die Sängerin gemeint. Das war auch schrecklich. Also für mich, ich glaube, die Leute, die da waren, hatten sehr viel Spaß. Die mussten sie auch nicht lesen. Also, aber was ich damit sagen wollte, ist, wenn ich Lyrics vorlese, dann wird es in der Regel eher etwas düsterer. Und normalerweise geht es um Tod und Mordschlag, um Verderben und Ähnliches. Und in der Regel beschreibe ich eben Tod und Verderben, aber eigentlich immer mit dem Blick auf das möglichst gute Leben für möglichst alle. Weil wenn ich Tod und Verderben beschreibe, dann will ich eigentlich, dass genau das nicht mehr stattfindet. Und meine Beschreibungen der schlechteren Welt sind ein Zerspiegel der besseren, der guten Welt, die möglich ist. Und die Welt, wie sie jetzt gerade ist, müsste dafür eigentlich nur entzerrt werden. Und genau deshalb nutze ich auch Punkrock-Lyrics für meine Lesungen. Punkrock-Lyrik als Entzerrspiegel. Punkrock-Lyrik ist dabei tatsächlich wörtlich gemeint, weil die Texte, die ich benutze, sind originäre Punkrock-Texte. Also Texte von Punkbands, die dann normalerweise auch in Begleitung von einer Gitarre mit nicht mehr als 3 Akkorden und einem treibenden Rhythmus oder einer treibenden Rhythmussektion vorgetragen werden. Und das mal mehr oder weniger gesungen und auch mal mehr oder weniger gut. Ich lese die aber und spare mir das Ganze drumherum, um eben da auch die Punkrock-Lyrik ein bisschen rauszuschälen und nochmal zu sagen, was diese Bands eigentlich zu sagen haben. Und damit eben auch zu sagen, dass diese Punkrock-Lyrik für mich eben der Entzerrspiegel ist, weil ich mit ihrer Hilfe Geschichten und Ideen aus der Vergangenheit ausgraben will, um sie auch vielleicht für ein besseres Heute nutzbar zu machen. Und in meinen Lesungen gucke ich deshalb beim Vorwärtsfahren in den Rückspiegel, ohne den Weg zu kennen. Und ich muss den auch nicht kennen, weil jeder und jede muss letztendlich ihren, seinen und was auch immer Weg für sich alleine gehen. Ich kann nur beschreiben, was an Tod und Verderben dabei auf euch wartet bzw. warten kann. In der Hoffnung, dass ihr dem aus dem Weg geht, dass ihr mithelft, dass Tod und Verderben, zumindest in der jeweils beschriebenen Form, nicht mehr stattfinden. Dass wir dann alle zusammen dafür sorgen, dass es aus der schlechten Welt eine möglichst gute werde. Weil für mich ist Punk genau eben das und bedeutet genau auch das. Kein Teil der schlechten Welt sein zu wollen und alles dafür zu tun, dass diese Welt eine bessere wird. Aber jetzt, heute ist die Frage, wie sehen das eigentlich die Bands, deren Lyrics ich verwende? Was bedeutet Punk für andere Punks? Das ist die Leitfrage der heutigen Lesung. Und davon ein Bild zu zeichnen, darum wird es heute gehen. Explizit nicht um Tod und Verderben. Auch nicht um die bessere Welt. Heute geht es tatsächlich nur um Punk. Und in der heutigen Lesung lese ich nur, was Punkbands über Punk zu sagen haben. Und das ist tatsächlich auch viel. Weil ich habe irgendwann mal festgestellt, dass Punk auch ein Stück weit selbstreflexiv ist. Punk sagt selbst, was Punk ist. Punk sagt selbst, was nicht Punk ist. Punk über Punk ist deshalb auch vielfältig. Punk über Punk ist deshalb auch manchmal einfältig. Da mache ich aber jetzt nicht weiter, weil dann würde ich zu viel vorwegnehmen von dem, was ich gleich mache. Weil für die heutige Lesung habe ich mal so ungefähr 200, tatsächlich 200, vor allem neuere Punk-Tracks durchgehört, die Punk mehr oder weniger zum Thema haben. Und davon habe ich dann einige nicht repräsentativ ausgewählt, sind so um die 30, und etwas in eine Form gegossen, dass zumindest so die Grundlinien eine Antwort auf die Frage, was Punk über Punk zu sagen hat, was Punk über Punk heute zu sagen hat, erkennbar wird. Weil heute ist dabei wichtig, weil das ist heute keine historische Lesung. Ich habe da tatsächlich hauptsächlich neuere Bands, die ungefähr nach 2000, 2010 rausgekommen sind, also die Lieder, für ausgewählt, weil eine, die in den 70ern, 80ern spielen würde, das wäre eine andere Lesung geworden. Aber die kommt vielleicht noch irgendwann. Nur nicht heute. Zu den Texten, die ich lese, sage ich auch manchmal was. Und manche lese ich euch davon auch nicht vor, sondern spiele sie vor. Warum und weshalb ich das dann mache, das werdet ihr dann an den entsprechenden Stellen schon merken. Genau, aber jetzt habe ich auch genug schon mal erstmal gelabert. Und jetzt wollen wir erstmal Punkrock hören. Viel Spaß mit dem ersten Track. Wenn er will. Ja. Leute, nehmt eure Wäsche weg, schließt die Garten und Tür zu. Musikanten sind in der Stadt, denn die Katze ist versteckt, die Wäsche leider dazu. In der Stadt. Was dann nicht ganz lieb und nagelfest ist und was keinen Riegel vorhat. Sofort geklaut und bleibt ewig vermisst. Musikanten sind in der Stadt, erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. Wer macht den Bierhahn dicht, sichert dreifach das Tor. Musikanten sind in der Stadt. Löscht im Fenster das Licht und nagelt Balken davor. Musikanten sind in der Stadt. Die schreien und krakeln, bis der Morgen anbricht. Die würfeln und fressen sich satt. Die saufen und raufen und zahlen dann nicht. Musikanten sind in der Stadt. Erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. An den Gasthof schreit Montag, alle Betten. Musikanten sind in der Stadt, bevor es wie ein Schicksalsschlag durch die Herberge fegt. Musikanten sind in der Stadt. Die kneifen eure Mägde mit frevelnder Hand, verwüsten die Stuben euch glatt. Wer niedersinkt, steckt auch die Herberge in Brand. Musikanten sind in der Stadt, erfahren, Musikanten sind in der Stadt. Krämer holt eure Haare rein, die Boutiquen schließt ab. Musikanten sind nackt. Zählt die Flaschen, lasst die Gitter herab. Musikanten sind in der Stadt. Die plündern den Keller, ihr das Lager zerfällt. Die feilschen und fordern Rabatt. Und zu guter Letzt sagt der Kasse das Geld. Musikanten sind in der Stadt. Erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. Bürger, bringt euch in Sicherheit, legt die Schrotflinten an. Musikanten sind in der Stadt. Stellt Schwefel und Paper ein und dann rennt sich weg. Musikanten sind in der Stadt. Die schenken eure Frauen und Töchter als bald, doch nicht nur was Röcke anhat. Die machen auf vor Kreis und Haus geht nicht halt. Musikanten sind in der Stadt. Erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. Oh, heil, ihr Barnabas, Schutzpatron dieser Stadt. Musikanten sind vor dem Tor. Zettelt Geige und Kontrabass, die Trompeten walzt durch. Musikanten sind vor dem Tor. Oh, schützt uns vor Sturmes, Flut, Feuer und Wind, vor Pest und vor Epidemien. Und vor Musikanten, die aufreisend sind. Oder lass mich mit ihnen ziehen. Erbarmen oder lass mich mit ihnen ziehen. Erbarmen oder lass mich mit ihnen ziehen. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, das war jetzt kein Punkrock. Das war Reinhard May. Reicht auch. war da tatsächlich das Einzige, was heute kein Punkrock war. Und in dem Text ging es auch nicht wirklich um Punkrock, aber vielleicht doch ein bisschen. Weil das Lied an sich ja schon eigentlich eine einzige Abgrenzung ist. Nämlich eine Abgrenzung derjenigen von denjenigen, die eben nicht ins normale, ordentlich bürgerliche Schema passen. Die sich für einen anderen Lebensstil entschieden haben, der eben dem ordentlich bürgerlichen Schema widerspricht. Also es geht um Leute, die nicht um 7 Uhr aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit fahren, freundlich sind, den Chef grüßen, nicht sagen, was sie denken, nicht denken, was sie sagen, bis um 5. Dann ist Feierabend, dann zum Bus rennen, nach Hause kommen, in die nächste Kneipe gehen, Bier trinken, nach Hause gehen, schlafen legen, 7 Uhr aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit fahren, freundlich sein, den Chef grüßen, nicht sagen, was sie denken, nicht denken, was sie sagen, bis um 5. Feierabend, zum Bus rennen, nach Hause kommen, in die nächste Kneipe gehen, Bier trinken, nach Hause gehen, schlafen legen, 7 Uhr aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit fahren, freundlich sein, den Chef grüßen, nicht sagen, was sie denken, nicht denken, was sie sagen, bis um 5. Feierabend, zum Bus rennen, nach Hause kommen, in die nächste Kneipe gehen, Bier trinken, nach Hause gehen, schlafen legen, 7 Uhr aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit fahren, freundlich sein, den Chef grüßen, nicht sagen, was sie denken, nicht denken, was sie sagen, bis um 5. Feierabend, zum Bus rennen, nach Hause kommen, in die nächste Kneipe gehen, Bier trinken, nach Hause gehen, schlafen legen, 7 Uhr aufstehen, Kaffee trinken, zur Arbeit fahren, freundlich sein, den Chef grüßen, nicht sagen, was sie denken, nicht denken, was sie sagen, bis um 5. Feierabend, zum Bus rennen, nach Hause kommen, in die nächste Kneipe gehen, Bier trinken, nach Hause gehen, schlafen legen, ausschlafen, Wochenende, in die nächste Kneipe gehen, Bier trinken, nach Hause gehen, schlafen legen, ausschlafen, Wochenende, in die nächste Kneipe gehen, Bier trinken, nach Hause gehen, schlafen gehen, 7 Uhr aufstehen, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Und wenn jemand nicht gestorben ist, dann steht er auch morgen wieder auf. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich damit meine, diese Monotonie. Reinhard May setzt in seinem Lied die Musikanten, angeblich selbstironisch, gegen diese Ordnung, gegen die allerlei Maßnahmen ergriffen werden oder werden sollen. Also die Selbstironie Reinhard Mays funktioniert aber nicht so ganz, wenn man sein restliches Werk kennt. Der Typ fährt Mercedes, also so. Ich kenne einen, der hat den Mercedes-Stern geklaut. Und Reinhard May holt natürlich auch keine alte Katze mehr aus dem Ofen hervor. Da braucht es auch schon was anderes, das wahrhaftig die Bedrohung für die bürgerliche Ordnung darstellt, weil ihr das Anti-Establishment in die DNA geschrieben ist. Und richtig, jetzt rede ich tatsächlich vom Punk. Vom Punk als Bürgerschreck. Und das ist jetzt ein bisschen billig, aber nicht ganz falsch, wenn auch nicht ganz richtig. Und an diesem Image wurde und wird ja auch fleißig gearbeitet. Und in Massen, das heißt in den Punkerrudeln, wird dieses gerne vorgeführt, wie die ersten Texte zeigen. Weil in den ersten Texten, und da habe ich zu früh geklickt, da geht es um Chaos. Um Chaos als Symbol gegen die bürgerliche Ordnung. Chaos als positiver Bezug zum eigenen Besseren. Und was dieses eigene Bessere ist, lässt sich aber nicht fassen, weil Chaos eben nicht fassbar ist. Wäre es fassbar, wäre es auch nicht mehr chaotisch. So chaotisch, wenn sich eben Punks zusammenrotten und der Punk abgeht. Das Feindbild ist dann klar. Der Feind ist alles, was Ordnung ins Chaos bringen will. Und das geht halt einfach auch nicht. Weil jedes Chaos ordnet sich selbst. Jeder Ordnungsversuch ist zwanghaft. Und Punk richtet sich deshalb auch gegen den Zwang. Punk ist wie das Chaos, Ordnung ohne Herrschaft. Und das kommt dann natürlich auch an den Chaostagen zum Ausdruck. Und Chaostage sind dabei dann immer das, was diejenigen draus machen, die zwanghaft Ordnung ins Chaos bringen wollen. Oder kurz gesagt, das Chaos, das sind eigentlich immer die anderen. Jetzt habe ich aber tatsächlich genug gelabert. Jetzt geht es erstmal los mit einem Text zu den legendären Chaostagen in Hannover 1995. Von einer Band mit einem sehr geilen Namen, wie ich finde. Habemus Bam Bam. Das ist ein Cover von die Drolls, was auch immer. Ich kannte die Band auch nicht. Ich habe dann mal ein bisschen geguckt. Muss die auch nicht kennen. Die haben jetzt dieses Jahr bei einer Party 80 Jahre Sennheiser gespielt. Ist meiner Meinung nach eine bisschen seltsame Band. Aber gut, deswegen lese ich sie auch von Habemus Bam Bam. Es war das erste Wochenende im August. Punks trafen sich und hatten Lust, mal richtig auf Randale zu machen und dem Bullen ein Arbeitswochenende zu verschaffen. Freitagabend, der Andrang war groß, am Bahnhof von Hannover war mächtig was los. Saufen, raufen, randalieren, mit dem Blut der Polizisten die Wände beschmieren. Am nächsten Morgen mit einem dicken Kopf, man rüstete auf, nahm alles in Kauf, egal was heute Abend passiert. Eine heiße Nacht ist eh garantiert. Montag war dann alles vorbei, die Medien rühmen die Polizei, doch wer dabei war, dem ist klar. Hier in Hannover war das Chaos da. Es waren Chaostage in Hannover. Hier war richtig was los. Ähnliche Medienpräsenz wie die Chaostage in Hannover schafften erst wieder die Chaostage auf Sylt 2022. Da gab es diesmal sogar keinen Riot wie damals in Hannover, aber dafür gab es das 9-Euro-Ticket, das es diese Chaostage ermöglicht hat. Da gibt es auch ein Lied drüber von einer Band, die heißt Trümmer Youth. Chaostage auf Sylt. Wir sind dreckig und besoffen, die Insel wird vermüllt. Bahnhofsvorplatz Westerland ist unser Ziel, das ist bekannt. Für 9 Euro gibt's den Spaß, 2 Flaschen Korn, eine Tüte Gras. Wir sind der größte Bürgerschreck, der allerletzte Punkerdreck. Nieder mit der Bourgeoisie, auf Sylt herrscht jetzt die Anarchie. Auf zu den Chaostagen nach Sylt. Aber ich muss ja schon sagen, die Chaostage sind ein Punker-Mythos, wie dann auch die beiden nächsten Texte zeigen werden. Und ein Mythos vor allem deshalb, weil die Chaostage gerne verklärt werden und auch identitätsstiftend wirken. Aber nicht alles ist Punk, was Nieten trägt, zumindest nicht in meinem Sinne. Und es gibt auch üble Geschichten von den Chaostagen, also von den Chaostagen in Hannover 1995. Die spare ich mir jetzt aber, sondern konzentriere mich eben mit den nächsten beiden Texten auf einen Kern des Punker-Daseins. Und der ist Pöbel und Randale. Und da habe ich ein schönes Lied gefunden von der Band, die heißt Chlorix. Ich fand es deshalb sehr schön, weil ich auch ursprünglich mal aus dieser Stadt komme, die da so klein in Klammern steht. Das Lied ist jetzt ja über 10 Jahre alt. Ich bin ja mal gespannt, ob diese Leute noch leben. Ist nicht selbstverständlich in dieser Stadt, wenn man Punker ist. Steht wieder auf, lasst euch nicht tot sagen. Lasst wieder auf zu neuen Chaostagen. Heute zeigen die Bullen nur noch Arroganz. Damals hatten sie noch solche Angst. Punker wollt ihr euch nennen. Vor dem deutschen Staat gebt ihr euch nicht mehr zu erkennen. Das ist die Paranoia eurer eigenen Szene. Vermisst ihr denn nicht das Geräusch der Sirenen? Pflastersteine sollen wieder fliegen gegen das System und ihre Intrigen. Stürmt den Wasserwerfern furchtlos entgegen, lasst euch keinen Schritt zurückbewegen. Lasst die Straßen wieder brennen, lasst die Bullen wieder rennen, lasst die Medien wieder flennen, gebt euch wieder zu erkennen, lasst Hannover wieder brennen. Dazu auch eine Band, die heißt Aussage verweigern, die Punks sind wieder los. Heute Abend geht eine Party und alle sind dabei, vorglühen im Norden mit Bier und Leipziger allerlei. Wir brauchen keinen Anlass, der findet sich doch sowieso. Eine Idee der Motivation und morgen früh steht in der Zeitung groß, die Punks sind wieder los und machen euch die Stadt kaputt. Gitterzaun zu Altmetall, Ticketautomaten zu Schutt, Deutschlandfahren geklaut, Gras im Stadtpark angebaut. Und wenn die Bullen kommen, machen wir uns aus dem Staub. Das nennt sich Direct Action, Propaganda der Tat. Schabernack mit Faschopack und nach der Nacht kommt der Tag. Und wenn ihr alle früh aufsteht, um eurem Arbeitswahn zu frönen, starten wir in Tag Nummer 3 und kein Ende ist zu sehen. Wir malen eure Wände voll, wir ziehen in den Krieg gegen Normalzustand und gegen die Stadtpolitik. Scheißen in die Blumenkästen, kotzen auf Nazikarren drauf. Und wenn die Bullen kommen, machen wir uns aus dem Staub. Wir sammeln Flaschen und Steine und Kanister und Benzin und geben den Schweinen das, was sie verdienen. Eure Repression schürt unseren Hass. Und aus purem Spaß wird euch eine Abreibung verpasst. Wir haben euch im Visier. Unsere Bitte ist banal. Atombombe auf Deutschland und nächste Woche gleich nochmal. Was die gehörten Texte vor allem über Punk sagen, ist, dass Punk ein auch und vor allem ein Lebensgefühl ist. Und das ist dann auch nochmal schön zusammengefasst von der Band, die heißt Frontalangriff. Der Text heißt Punkrock für immer. Mein Spielplatz ist die Straße, mein Motor und mein Sprit. Die Energie der Freiheit reißt einfach alles mit. Der Alltag, der wird ausgeblendet und ignoriert. Ich folge meinem Herzen und es funktioniert. Das Beste aus dem Tag zu machen, überhaupt kein Problem. Einfach mal die Mucke lauter drehen. Tanzen bis zum Exitus, auch manchmal mehr. Kopf zu, Herz auf, es ist nicht schwer. Gut gemeinte Ratschläge braucht wirklich niemand auf dem Weg zur Freiheit. Setze ich eure Welt in Brand. Ich schlafe lieber auf der Parkbank als im Bett der Lügen. Nichts und niemand kann mich verbiegen. Mein Herz wird immer bei dir sein auf dem Weg zur Freiheit. Auch ohne Fahrschein, gestern wie heute und in die Zukunft rein. Du bist nicht allein. Ich bin Punk und ich bin frei. Los, komm mit und sei dabei, dann sind wir dann schon zwei. Punks und wir sind frei von den Regeln, die die anderen haben. Regeln, die andere anderen gaben, damit alle anderen miteinander Regeln haben. Doch wir sind Punks und wir sind frei und die Regeln sind uns einerlei. Los, komm mit und sei dabei. Los, komm mit, ich zeig dir wie. Es gibt nur eine Wahrheit, nämlich die, es lebe hoch die Anarchie. Und genau dieses Lebensgefühl des Punk drückt sich aus in einer Reihe von Verhaltensweisen und Vorurteilen, die teilweise selbst gegeben sind und teilweise von außen auf den Punk projiziert. Und wie es eben so ist, Punk findet sich da eben in einem Spannungsfeld, wie der nächste Text, wie ich finde, auch sehr schön zeigt. Das ist von einer Stuttgarter Band, die heißt Helmut Kuhl. Der Text heißt Regelwend. Eine sehr gute Band. Regelwerk heißt das, nicht Regelwend, was auch immer das sein sollte. Ein Punk, der schnort Geld am Bahnhof und seufzt sich damit voll. Ein Punk benimmt sich eh wie ein asozialer Proll. Ein Punk ist wie ein Penner, eine Wohnung hat er nicht. Ein Punk zerstört sich selber, ein Punk ist nicht ganz dicht. Ein Punker tötet Nazis und schlägt Bonzen grün und blau. Ein Punker spritzt sich Drogen oder wandert in den Bau. Ein Punk hat keine Zukunft und ein Punk ist autonom. Ein Punk schwimmt in jedem Fall gegen den Strom. Was ein Punk so alles tut, das weiß jeder ganz genau. Das Benehmen eines Punkers ist stets unter aller Sau. Ein Punk hat so zu sein, wie ein Punk zu sein hat. Er ist laut und er ist eklig, er zerstört die ganze Stadt. Ein Punker ist Veganer, alles andere lehnt er ab. Jeder Punker ist straight edge, er macht alles andere platt. Ein Punk kauft nur Fairtrade, ist sozial und engagiert, auch wenn er die Häuserwand mit einem A im Kreis verziert. Das allgemeine Wissen scheint mir ziemlich ausgeprägt, doch es tut mir schrecklich leid. Ich habe mein Regelwerk verlegt. Ja, im Punk, da gibt es Regeln und das finden alle gut. Und es sind sich alle einig, weil sich ständig etwas tut. Ein Punk, der hört nur Punkrock, keine Metal oder so. Ein Punk hat eine Ratte und er fixt am Bahnhofsklo. Der ganze Dogmatismus wird von vielen gepflegt. Doch ich habe leider aus Versehen mein Regelwerk verlegt. Es muss ein neues Regelwerk im Umlauf sein, denn zu vieles ist mir neu und das finde ich gemein. Auch wenn gerade ein Riesenschrank mir versucht, das zu erklären, ich habe einen Satz, mit dem kann man sich gut wehren. Er droht mir, dass er mich, wenn ich es nicht glaube, gleich erschlägt. Doch ich sage, hey guter Mann, ich habe mein Regelwerk verlegt. Punk zu sein ist also nicht ganz so einfach. Regeln zu folgen, ohne Regeln haben zu wollen. Immer, immer und immer wieder diese Widersprüche. Punkrock hat mein Leben zerstört, den spiele ich euch vor. Hoffentlich war auch eine gute Überleitung zu der Frage im nächsten Teil. Die Frage ist, wie wird man denn eigentlich Punk? Weil da gibt es wahrscheinlich mindestens so viele Antworten und Biografien, wie es Punks gibt. Da kommen jetzt ein paar Texte und der erste Text ist dann die stereotypische Antwort drauf mit zerrütteten Familienverhältnissen und auch Gewalterfahrungen. Also eigentlich das, was man so, sich so im bürgerlichen Mainstream als Ursuppe für das Punker-Dasein so vorstellt. Und der Text ist eben von Jock, formerly known as Quetschenpower. Der Text heißt Punkrock-Sonne. In der Kindheit diese Schule, in der Jugend mehr Bambule. Viel zu früh zu viel Konflikte, weil die Bombe in dir tickte. Eine Bombe aus zu viel und zu viel zu wenig Feingefühl. Eine Bombe von Gewalt, die noch lacht, bevor es knallt. Von dem Vater diese Sprüche, von dem Bullen diese Sprüche, von den Nazis diese Sprüche, 25 Knochenbrüche. Von dem Vater in die Fresse, von dem Bullen in die Fresse, von den Nazis in die Fresse und dann wird zurückgeschlagen. Und der Körper wird robust und die Sprache wird robust, weil du immer kämpfen musst gegen all den Dreck und Frust. Und die Sprache wird brutal und deine Gesten allemal. Du hast mehr als 11 Mal nicht mehr ein noch ausgewusst. Das Leben, das Erwähnte, plötzlich sind es ein paar Jahrzehnte, hat die Hoffnung gut zerstückelt, hat sich trotzdem gut entwickelt. Weil ein Stückchen Hoffnung ist immer noch besser als der Schiss, den du hast, wenn du dich fragst, ob du hier gerade was Falsches sagst. Und du hast was aufgebaut und du hast dich was getraut, weit und entfernt von den perfekten und den super scheiß korrekten Leuten, die hier immer denken, dass sie alles besser wissen und egal, um was es geht, in Gut und Böse teilen müssen. Und morgen früh, wenn die Punkersonne will, wirst du wieder geweckt. Aber mal ehrlich gesagt, so im heutigen Punk oder mittlerweile rekrutieren sich die Punkerrudel doch eher so aus der bürgerlichen Mitte, wie die nächsten beiden Texte auch zeigen. So Punk als pubertäre Revolte gegen den Reihenhaus-Mief. Was aber bleibt, ist die Erinnerung, dass man es auch mal anders wollte. Was fehlt, ist die Erkenntnis, dass man eben doch das ist, was man eben ist. Und dagegen hilft eben auch keine Lederjacke mit Totenkopf aufnähern, um das zu kaschieren. Uli Seeler, Live Fast, Die Punk. Als ich aufgewachsen bin, tief im Westen unbeschwert, war überhaupt nichts kompliziert. Eine Kleinstadt mit Atomkraftwerk. Es gab 2 Arten von Typen, zwischen denen hatte ich die Wahl. Man hat sich halt ein Reihenhaus gebaut oder die Asche von Kurt Cobain im Joint geraucht. Ich bin jetzt angekommen in der Rush-Hour des Lebens. Alles Weed ist aufgeraucht. Struggle mit Steuererklärung. Ich frage mich, was ihr jetzt so treibt und ob ihr wirklich glücklich seid und was Glück für euch heute heißt. Für immer jung, haben wir gesagt. Doch heute weiß ich, das war Quark. Für immer Punk haben wir geschworen. Doch auf dem Weg habt ihr mich verloren. Unsere Jugend hängt als Poster an der Wand und drauf steht: Live fast, die Punk. Aber Punkrock ist eben kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung, die sich gegen bürgerliche Werte wendet, wie der nächste Text auch nochmal betont, der eher aus einem proletarischen Milieu kommt. Ist von Super Sex, das Wortspiel. Punkrock ist kein Hobby. Ich habe nicht herausgefunden, woher die Band ist, deswegen kommt sie einfach aus irgendwo. Das ist ein Samplerbeitrag ursprünglich. Der Text. Schon als kleiner Bengel, als Muttis kleiner Fratz, war ich nie ein Engel und ein kleiner Hosenmatz. Bei Räuber und Gendarm habe ich mich gewehrt und dem Pädagogen das Leben erklärt. Und heute bin ich immer noch derselbe Typ, doch werde immer schlimmer noch und ihr seid lieb. Ich scher mich nicht ums Jobben oder um irgendwelche Regeln. Lieber mit dem Fahrrad zum Besaufen, als mit Kollegen kegeln. Punkrock ist kein Hobby, sondern eine Lebensart. Denn ich bin jeden Tag elendhart. Okay, also diese Härte am Ende von diesem Text nochmal zu betonen, hat schon ein bisschen was Makriges. Ist in dem Text wahrscheinlich auch so zu verstehen. Aber allerdings ist echtes, also echtes in Anführungszeichen, Punker-Dasein, was auch immer das sein soll, tatsächlich nie ganz ohne Härten. Und diese Herden sind dann eingefangen mit dem nötigen Punker-Habitus im nächsten Text von Les Punk, Les Pinks, sehr geile Band, oder Les Punk, wie man auch immer will. Ich habe sie leider das letzte Mal, wie sie in Berlin gespielt haben, verpasst. Aber gut, Kitty Punk ein Leben lang. Was fange ich mit meinem Leben an? Was fange ich mit meinem Leben an? Ich dachte schon, es geht nicht mehr. Kohle muss durch Arbeit her. Arbeit finden, gerne machen. Über Spesenrechnungen lachen. Dazu erst, was will ich werden? Kann ich ohne Berufung sterben? Komm schon, jeder wird mal was. Langsam reicht es mit dem Spaß. Ich dachte schon, so wird's halt sein, bin eben auch nur ein armes Punker-Pseudoschwein. Heute sogar schon Jobvertrag, doch dann kam der erste Tag. Die waren vom Alltag so verstört, ich weiß jetzt, wer nie dazugehört. Die Erkenntnis strahlte klar, ich bleib ein Punker, Jahr für Jahr. Ich muss nur eine Mülltonne sehen und weiß, gleich wird sie in Flammen stehen und ich sehe. Und sehe ich noch einen Spießernacken, will ich da Benzin draufpacken. Die Lederjacke hält noch eine Nacht, mit Tackern wird sie fit gemacht. Dann hole ich mir ein Dosenbier und gehe aufs Punkrock-Konzi hier. Kitty Punk ein Leben lang. Und wie sich eben in dem Text auch schon angedeutet hat, Musik ist ein integrativer Bestandteil des Punker-Daseins. Und um genau zu sein, geht es um Punk-Konzerte als die Orte, an denen diese Musik gehört und wo Punks als Punks auch zusammenkommen. Und dazu gibt es dann auch einordnende Zahlen von einem wienerischen Proto-Punk, der, also da muss ich dazu sagen, in von mir leicht abgewandelter Form, einen quasi soziologischen Blick auf diese Punk-Happenings geworfen hat. Nochmal ein älterer Text von Georg Kreisler. Kleine gute Nachtmusik. Wie gesagt, von mir abgewandelt. Im Original ist er erstens länger und zweitens auch ein bisschen anders. Hingegen, wenn man kultiviert ist, wie schön in Konzerte zu gehen. Dort zeigt man, wie gut man dressiert ist und auch sonst ist so manches zu sehen. Man geht ja nicht hin wegen der hohen Kultur, weil sonst ginge man schleunigst zurück. Auch nicht zum Vergnügen, ja gar keine Spur und schon gar nicht wegen der Musik. Man geht heutzutage zum Konzert, weil man dort Verschiedenes erfährt. Erstens ist man dort irgendwo und trotzdem nirgendwo. Man gilt als Punk und doch solid. Wenn's Konzert geht, hat es schon zu was gebracht. Sex Pistols, gut geübt, ist beliebt, weil es nie plötzlich ins Gespräche kracht. Ja, ja, der Johnny Rotten hat sich noch beim Komponieren was gedacht. So sitzen wir jetzt und schauen herum auf das andere Publikum, gruppiert im Geiste um und wenn das laute Lärm zu sehr stört, dann redet man sein eigenes Konzert. Übergehen wir die paar Leute, die die Pistols hören wollen, man kennt sie dran, dass sie pogen, weil sich das angeblich so gehört. Und der Schmitti, der trägt heute Killernieten. Die wollten wir doch schon längst verbieten. Meyers Iro ist der Gelbe, seit Monaten schon derselbe. Und Stony Spikes dafür, die sind jetzt lila. Ach, dieser Loser, in ein paar Tagen sind sie rosa. So schaut man rundherum im Saal und sammelt neues Material. Und meistens bei den Pistols ein Konzert, ausverkauft und immer sehr begehrt. Man fragt sich nur, warum braucht man Musik dazu? Bei jedem richtigen Konzert ist Musik ein Fremdkörper, der stört. Jeder Mann denkt dann dran, dass Punkmusik auch protestierend und rebellisch wirken kann. Am Ende merkt man noch, oh Graus, Musik klärt auf und sagt was aus und stürmt das Haus. Aber noch haben wir ja die Pistols kleine Punkmusik. zum 112. Male der Pistols-Kaleine Punkmusik. Die Welt bleibt heil. Der Punk greift nicht ins Leben ein, im Gegenteil. Der Punk soll niemand reizen, darin liegt sein Reiz. Applaus allerseits. Also da kurz, mehr oder weniger die einzige Veränderung, die ich gemacht habe, ist Mozart mit Sex Pistols zu ersetzen und Musik durch Punk. So wird aus der Hochkultur die Subkultur. Dazu passt auch der nächste Text, Lied ganz gut, das spiele ich euch wieder vor. Mucke wie dieser tanzt der Punk auch ganz gerne mal und auch gerne mal im Kreis. Der Punk tanzt aber keinen Walzer, der Punk tanzt Pogo. Und das sieht dann in der Regel auch wilder aus, als es ist. Auch wenn der Punk rumspringt und rumrempelt, passt er auf die anderen auf und fällt eins hin, stellt man es wieder auf. Das ist die goldene Regel des Pogo. Das soll Spaß machen und solidarisch sein und ein Gefühl des Miteinanders im Punkergewölbe vermitteln. Das zumindest in der Theorie. Und wer schon mal in einer Moshpit war, hat bestimmt das auch schon mal anders erlebt. Und wer nicht, der erfährt jetzt im nächsten Text oder in den nächsten Texten, was ich meine, weshalb es auch mal anders sein kann. Der erste Text ist von Schleim und heißt Moshpit. Du zeigst ganz stolz deinen Bizeps. Komm schon, lass den Scheiß, du fetter Proll. Kippst dir noch einen hinter. Alkohol macht die Birne weich. So und dann bla bla bla bla. Mehr kommt leider nicht mehr aus dir raus. Was sicher auch besser ist, sonst kommt ja eh nur Dünnschiss. Mir wird langsam richtig schlecht von deinem Tanzgefecht. Ist mein Arm schon blau gefleckt? Doch schon klar, dass du nichts mehr checkst. denn schon nach der ersten Wehen kann man deinen Kopf, Holzkopf sehen. Es war klar, dass da nichts geht, weil dann die Kuh im Keller lebt. Kommst hier in den Moshpit und du springst rum wie ein Tier. Mich kotzen deine Highkicks an, ich hab genug von dir. Knüppelst wild um dich herum und verschüttest all unser Bier. Und du zeigst noch deinen Bizeps. Oben nackt, Kaugummi kauen, den Frauen auf die Ärsche hauen. Du bist für mich der totale Clown und wird Zeit, dir eins aufs Maul zu hauen. Ja, ich werde stets verrückt, wenn irgendein Proll nur Karate kickt. Da verstehe ich keinen Spaß, nur weil jemand sein Gehirn vergaß. Blanker Hohn, Angst vor Pogo. Davon geht schon wieder los, da drängeln und da schubsen sie. Ich geh mal lieber an die Bar, ein echter Punk werde ich wohl nie. Jetzt fliegen Becher voller Bier und die ersten rutschen aus. Vor der Bühne liegen Zähne, ich glaube, ich geh lieber raus. Ich hab Angst um meine Jacke, mein Portemonnaie. Ich mach mir Sorgen um meine Sneaker und das Toupet. Ich hab Angst vor Pogo. Und ihr denkt jetzt euch wahrscheinlich, so ein gut aussehender Kerl und Angst vor Pogo. Aber ihr wart nicht dabei 1984 in der Fabrik, bei der Anti-Nowhere League. Ich vorne in der Pogo-Menge und dann voll, zack, Tränengas, voll in die Fresse. Seitdem ist es anders, seitdem habe ich Angst. Und unter den Punks gibt's auch, naja, wie sage ich so, eher seltsame Gestalten. Und das fällt dann natürlich auch den Punks auf. Und was sie über einige dieser seltsamen Gestalten zu sagen haben, erfahrt ihr in den nächsten Texten. Den ersten, das ist ein kurzer, spiele ich euch vor. Solltet ihr den Text gleich nicht verstehen, der handelt dann auch nicht von einer dieser seltsamen Gestalten, sondern beschreibt eigentlich eher, was Punk ausmacht. Das Lied ist von Ärger und heißt Punk muss. Seit geraumer Zeit gibt es mit Ihnen Ärger. Die Polizei spricht von Straftaten wie Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung und Widerstand. Da sitzen Sie nun, mit kurzen, wirren Haaren, in Farbschattierungen von rot bis schwarz. Hundekettchen baumeln, Sie rauchen, trinken Bier, unterhalten sich. Ansonsten tun Sie wenig. Aber jetzt zur ersten seltsamen Gestalt, die Nazi-Punks. Gibt's leider viel zu viele. So heißt auch der Text von Fallobstfresser. Ihr steht auf der Bühne, verkleidet euch als Punk, Lederjacke, Nieten und Springerstiefel an. Ihr singt gegen Faschus. Was ich an euch nicht verstehe, habe ich euch doch letztens mit Nazis saufen sehen. Gegen Nazis auf der Jacke ist nur Heuchelei. Meiner Meinung nach seid ihr überall dabei. Bei unseren Konzerten, da können wir euch sehen. Am nächsten Tag bei Nazis in die Wohnung saufen gehen. Noch könnt ihr euch verstecken, doch irgendwann ist Schluss. dann wissen auch die anderen, da hilft euch dann nicht das da hilft euch nicht das Aussehen der Iro auf dem Kopf. Ich weiß, was in euch vorgeht. Nazi-Punks, fuck off. Eine andere Band, die Lieben Löwen, haben über Düsseldorfer Punkrock was gesagt. Das ist eine Dortmunder Band. Ich bin ja jetzt nicht so oft im Wessiland, deswegen weiß ich nicht, ob es da eine Städtekonkurrenz gibt. Kann ja mal vorkommen. Aber gut, anscheinend. Du sagst, ich sei kein Punk, ich sei nur ein Poser. Fick dich, geh nach Hause, du bürgerlicher Loser. Was ich gesehen habe, wirst du nie verstehen. Den Weg, den ich gegangen bin, wirst du niemals gehen. Ich habe eine coole Lederjacke mit einer Menge Pins. Und ich finde alles kacke. Sieh es ein, ich bin der King. Auf dem Rücken ein Slime-Patch, Nieten, Nadeln, alles echt. Ich bin Punkrock. Ich bin Anarchist. Ich habe im Zugklo gekifft. Das war eine geile Zeit. Ich bin eine harte Sau. Ich hab beim Bäcker geklaut. Das war eine geile Zeit. Ironie. Punkverräter. Lange Haare, Lederjacke, das ist mir zu dumm. Dein ganzen Roses-T-Shirt, bitte dreh es um. Punk heißt für mich Aufbruch und nicht November Rain. Der Flapper, die Purple, ich kann es nicht mehr sehen. Deine Glamrock-Attitüde hat nichts mit Punk zu tun. Stell dich in die Ecke, du kannst es nicht abtun. Alles, was du tust und denkst, Jello sagt es frei. 70s Rock must die. Ich sehe dich in der Bahn, wie du zu einer Party fährst. Bist zwar gegen Deutschland, doch die Mucke ist verkehrt. Hedonismus schon okay, doch nichts geht weiter. Andere bei Aktionen, du wirst nur noch breiter. Der Ballermann, die Ballerfrau, tanzt zu Techno-Beats. Im Gleichschritt mit den anderen, nur in deinem Kiez. Du sagst, das ist Punk, nur auf eine andere Weise. Die Szene, die ist krank und ihr seid die Beweise. Und wenn du Punk bist, dann bin ich Punkverräter. Und auch die Szene-Gurus, die dir Punk erklären. Und ich sage es frei heraus, meistens sind es Herren. Sie predigen vom hohen Ross ohne den Bezug zu echten Menschen. Alles Lug und Trug. Elfenbeinturm, Szene-Klatsch, alle sind verwandt. Kommt es zum Eklat, Feinde sind sie dann. Ich hab da so eine Ahnung, berichtig mich, wenn nicht. Punk ist tot und lass dir ins Gesicht. Wenn man sich dann die gerade gehörten Texte so anguckt, dann könnte man schon meinen, dass Punk heutzutage tatsächlich ein Problem hat. Wahrscheinlich ist dem sogar so, weil in der bürgerlichen Gesellschaft ist Punk das Gleiche passiert, was vielen Subkulturen vor ihm passiert ist. Er hat sich seine Nische gefunden und sich darin gemütlich eingerichtet. Davon erzählt auch der nächste Text. Der ist von einer Band, die heißt Ernte 77 und der Text heißt Punk heute. Punk heute ist nicht mehr das, was er mal war. Er lässt kein Krawall aus oder Gefahr. Harmloser noch als voriges Jahr. Deshalb ist Punk heute nicht mehr das, was er mal war. Punk heute ist nicht mehr das, was er mal war. Früher Jugendkultur und heute sind alle alt. Nur noch ein Abklatsch ohne Inhalt. Deshalb ist Punk heute nicht mehr das, was er mal war. Und schon in den 70ern war er für tot erklärt. Und ich war dabei, also hört meinen Bericht. Punk ist heute nicht mehr, was er mal war. Heute wird man von niemandem wirklich gehasst. Damals kann ich dafür noch in den Knast. Deshalb ist Punk heute nicht mehr das, was er mal war. Punk ist heute nicht mehr, was er mal war. Eine Modeerscheinung statt Lebensgefühl. Niemand juckt mein altes Vinyl. Deshalb ist Punk heute nicht mehr das, was er mal war. Das, was ihr heute macht, ist alles Kinderkram. Also bewundert mich, wenn ich euch belehre. Punk ist heute nicht mehr das, was er mal war. Früher habe ich für Bier 50 Pfennig bezahlt, aß aus dem Müll und duschte nur kalt. Deshalb ist Punk heute nicht mehr das, was er mal war. Punk ist heute nicht mehr, was er mal war. Heute nimmt akademische Schicht überhand, wo einst jede Band aus Pennern bestand. Deshalb ist Punk heute nicht mehr, was er mal war. Punk ist heute nicht mehr, was er mal war. Als ich jung war, da gab's jeden Tag Sonnenschein, sogar in der Nacht. Und heute gibt's keinen. Deshalb ist Punk heute nicht mehr, was er mal war. Punk ist heute nicht mehr, was er mal war. Damals hatte ich Spaß, heute rede ich davon. Jetzt haben ihn mir die Jungen genommen, deshalb ist Punk heute nicht mehr, was er mal war. Also lauscht meinen Worten hier an der Bar. Und wäre ich gern jünger? Naja, na klar. Na, da stellt sich ja schon die Frage, ob Punk noch das ist, was er ist, ob Punk noch Punk ist, oder ist Punk eben längst tot? Und die Frage wird dann auch in den nächsten Texten verhandelt. Interessant dabei sind die Beispiele, die vor allem diejenigen dafür heranziehen, dass der Punk tot sei. Dabei spiegelt sich ja schon ein gewisses, naja, ich sag mal, ein gewisses konservatives Weltbild wider, das am Ende auch nicht weit weg ist von Positionen, die, sagen wir mal, mit intersektionalen Ansätzen nicht viel anfangen können. Also das war jetzt so die akademische Variante. Und was ich meine ist, diejenigen, die meinen, dass Punk tot wäre, beschweren sich meistens vor allem darüber, dass sie ihr beschissenes Macker-Dasein nicht mehr unwidersprochen ausleben können. Und in diesen Zeiten sind sie damit eben sicher auch nicht alleine. Und erschreckend ist aber irgendwie trotzdem, welche Türen sich da im Punk auftun. Das erste Beispiel davor ist Victim of My Mind, Punk ist tot. Punk ist tot. Ich bin mir ziemlich sicher, denn er liegt in meiner Bude rum. Punk ist tot. Man hat ihn einfach so vergessen. Es kam nie zu einer Beerdigung. Punk ist tot. Er frisst jetzt kein Fleisch mehr. Er säuft keinen Alk mehr. Er geht auf kein Konzert. Die Repressalien können uns nun erpressen. Es ist niemand mehr da, der sich noch wehrt. Punk ist tot, die Ehre schon längst weg, denn die Haare, die fielen ihm einfach aus. Androgonetische Alopezie im Tonsurbereich der Kopfhaut. Punk ist tot, schuld sind die Plattenfirmen, schuld daran sind Nixgut und Amp. Zuletzt hat er sich ein Ramones T-Shirt bei H&M gekauft und bei Mediamarkt eine Sex Pistols CD. Punk ist tot. Zum Schluss hat er nur noch gesoffen und hat sich seine Sorgen weggekifft. Er war Rebell mit Idealismus und er wollte die Welt verändern. Auch wenn ihm klar war, dass das nicht möglich ist. Punk ist tot. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat bei keiner Mode mitgemacht. Doch weil Punk letztendlich zur Mode verkommen musste, hat er sich selber schließlich umgebracht. Den nächsten spiele ich euch nochmal vor. Wenn er will. Warum auf Plattenrock-Konzerten keine Frau mehr auf die Bühne? Hey. Dieses homophobe Macke-Gepöbel aus eben diesem Lied bleibt aber zum Glück nicht so ganz unwidersprochen, sodass es auch gute Chancen gibt, dass der Alkohol letztendlich die Oberhand gewinnt und diese Typen irgendwann nur noch lallend in der Ecke liegen, sodass ihren Scheiß eh niemand mehr versteht. Es gibt also noch Hoffnung, wie die nächsten Texte auch zeigen werden. Und der erste davon ist von Mensch Abstinenz. Punk ist nicht tot. Früher war er Revoluzzer gegen Bullen und den Staat, gegen alle Konventionen, Anarchie und Chaos satt. Früher war er Anti-Alles, kämpfte gegen Spießigkeit. Bunte Haare, Lederjacke, öfter schon am Morgen breit. Früher hatte er kein Geld, er schiss aufs große Kapital. Er lebte in den Tag hinein. Was andere sagten, war egal. Er tanzte auf den Chaostagen und schlug den Kopf die Helme ein. Er trank das Billigbier aus Flaschen und aus Pappen trank er Wein. Doch was ist aus ihm geworden? Wo sind denn all die Punkerhorden? Punk ist nicht tot. Er muss nur nachts dreimal raus zum Pissen. Er geht früh schlafen und schläft trotzdem beschissen. Er ist jetzt Vorbild, kauft im Biomarkt statt Angebot, doch mach dir keine Sorgen, Punk riecht nur streng, doch ist nicht tot. Er riecht zwar streng, doch Punk ist nicht tot. Todeskommando, Atomsturm, Dead Punks. Du hast gesagt, Punk ist nicht mehr das, was er mal war. Und ich hab gesagt, ja, das ist auch gut so. Du hast gesagt, früher war da doch mal Hass. Und ich habe dann gesagt, ja, da hast du recht. Und du, dem Punk von heute fehlt die Working Class. Und ich so, ja, den Diskurs, den finde ich auch nicht schlecht. Denn was früher alles Scheiße war, denn davon redet heute keiner mehr. Hättest du No Future ernst genommen, redest du heute nicht so ein Scheiß daher. Männlich, weiß und Mackerscheiß, borniert, sediert und unreflektiert. Macht kaputt, was euch kaputt macht und macht kaputt, was Punk kaputt macht. Denn was früher alles Scheiße war, davon redet heute keiner mehr. No Future einmal ernst genommen, du redest heute nicht so ein Scheiß daher. Gestern war alles scheißegal, heute ist alles scheiße und nichts ist egal. Punk is dead. Punk is dead, but punks are not. Der Operpunk von BSK. Opa Punk weiß, wie es früher war, denn er ist Punk seit den 70ern. Früher war Punk noch gegen das System, früher war Punk noch unbequem. Heute nur noch linke Spießer, Genderwahn und lass dein Shirt an. Doch Opa Punk setzt sich zur Wehr. Bei rechten Memes drückt er auf Share. In den 80ern war noch Revolte. Ja, er weiß, wie Punk sein sollte. Hippies sind scheiße und Pep okay. Und für eine Punkband singe ich zu gay. Und Sekt ist ein Mädchengetränk. Was ist das für ein Shirt und die Leggings ist so eng. Wer kein Punk ist, wird ausgebuht. Im Punk gibt es kein Rap und auch kein Autotune. Opa Punk, fuck off. Das ist keine Frage des Alters, keine Frage des Geschlechts. Das ist eine Frage der Haltung. Und bitte bleib nicht du selbst. Es gibt also noch Hoffnung. Die Hoffnung, dass eben Punk noch Punk ist. Dass es noch Punks gibt, die Anti-Establishment in ihrer DNA haben und die dafür sorgen wollen, dass aus der schlechteren Welt eine möglichst gute werde. Davon erzählen dann auch zum Schluss die letzten Texte. Und der erste ist von Abbruch und der heißt Der letzte Punk. Weil ihr mich vergessen habt, habe ich mir so gedacht, dass ich doch das alles anders mache. Das wäre doch gelacht. Und weil ihr uns vergessen habt, haben wir damals beschlossen, wir machen jetzt so richtig Krach, jetzt wird zurückgeschossen. Und weil ihr ja vergessen habt, was es heißt zu leben, was uns eigentlich ausmacht, was es heißt zu geben, haben wir uns ausgeklinkt und suchten nach anderen Wegen. Hatten ja keinen Bock auf euch und auf eure Art zu leben. Und schaue ich mich heute um, hat sich kaum etwas verändert. Das meiste ist viel schlimmer heute, der Widerstand verendet. Zwar bin ich immer noch hier, doch die Gesellschaft, die bleibt krank. Wir zogen durch die Lande, suchten gleichgesinntes Punk. Pack. Na? Der Beamer will nicht, ne? Wir bewegen uns am Rande, er gingt uns auf den Sack. Und schau ich mich heute um, hat sich viel verändert. Viele Städte sind schon tot und der Widerstand verändert. Heute komme ich oft an Orte und niemand ist mehr da. Nur noch grauer Stein, wo vorher Punker waren. Oft bin ich auf Konzerten und die Räume scheinen so leer. Mit wem nur soll ich pogen? Hier ist fast niemand mehr. Ist die Revolution gestorben? Ich hoffe eigentlich nicht. Doch wenn dem so ist, ich ändere mich nicht. Und manchmal fühle ich, als sei ich der letzte Punk. Pogen auf Konzerten, Straßenschlacht mit Polizei. Scheiß auf eure Werte und auf euren Einheitsbrei. Ich bin noch immer hier, doch die Gesellschaft, die bleibt krank. Und ich fühle mich, als sei ich der letzte Punk. Fucking angry, Zeit für Punk. Einfach nur noch schlafen, saufen, die Welt ist eh am Arsch. Endlich wieder mal no future, der Druck steigt ziemlich krass. Ist heutzutage ganz schön schwer, kein Misanthrop zu sein. Die Scheiße steht uns bis zum Hals, am besten wir hauen rein. Wie kann man nur in dieser Welt voller Leid und voller Schmerz leben ohne Depressionen oder einfach purem Hass? Lager brennen, wir sehen zu, Weltagonie, die stellt sich ein. Sahara wird zum Massengrab, alle stumm, man will nur schreien. Eine gute Zeit für Punk, macht ihn wieder relevant. Jetzt werdet endlich etwas unentspannt. Eine gute Zeit für Punk. Wir machen es wieder relevant. Jetzt wird hier endlich alles abgebrannt. Der letzte Text. Wieder ein sehr seltsamer Name für eine Band. Ich bin sehr froh, dass das auf dem Album war und nicht das mit dem anderen Cover. Dann hätte ich mir überlegen müssen. Könnt ihr mal auf Bandcamp gucken, was ich meine. Zurück zum Punk. Zurück zum Punk in der Evolution. Harte Töne mit Aggression. Dann wird sich einiges ändern. Keine Grenzen zwischen den Ländern. Eine freie Welt ohne Vorurteile, ohne Stress und Langeweile. Ich brauche nicht eure Welt. Mir reicht ein Bett unterm Himmelszelt. Warum sollte ich Champagner saufen? Hier neben eurem Trümmerhaufen, die ihr hier selbst erschaffen habt. Damit schaufelt ihr euch euer eigenes Grab. Was wollt ihr mir denn hier erzählen? Ich brauche mir nicht die Zeit zu stehlen. Ich bin sowieso der größte Spinner. Doch ihr seid kein Hauptgewinner. Ihr seid die größten Vollidioten. Sowas wie ihr gehört verboten. Und warum sollte ich mit euch denn diskutieren? Da könnte ich auch mit der Wand philosophieren. Ich brauche nicht euren Lebensstil, halte von dem sowieso nicht viel. Ich pfeife auf euren Kommentar zu meiner Kleidung und meinem Haar. Über euch, da kann ich doch nur lachen. Ihr lasst in mir die Wut erwachen. Zurück zum Punk. Zurück zum Punk war auch mein Schlusswort tatsächlich. Schön, dass ihr da wart und dass ihr mal zugehört habt. Ich spiele euch jetzt nochmal die Playlist, wer noch ein bisschen da bleiben will. Also, dass man die Texte auch gut hört, wenn man sie versteht. Und ja, danke, dass ihr da wart. Nee, da wollte ich hin. Reinhard May spiele ich nicht nochmal. Ne? Das reicht.